Achtes Kapitel: Fliegen und Spinnen. Sie zogen in einfacher Reihe dahin. Der Eingang des Weges sah wie ein Torbogen zu einem dunklen Stollen aus. Zwei große Bäume, die sich aneinander zuneigten, bildeten das Eingangsgewölbe. Die Bäume waren schon viel zu alt, von Efeu erdrosselt und Flechten behangen, um mehr als nur wenig schwarz verfärbte Blätter zu tragen. Der Pfad selbst war schmal und wand sich bald links, bald rechts um die Stämme. Nicht lange und das Licht des Eingangs war nur noch ein kleiner, leuchtender Ausschnitt weit hinter ihnen. Die Stille war so tief, dass ihre Füße dumpf auf dem Boden widerhallten, während alle Bäume sich überzulehnen und zu lauschen schienen. Als ihre Augen sich an die Finsternis gewöhnt hatten, konnten sie ein Stückchen nach jeder Seite in eine Art düster grünes Glimmen schauen. Gelegentlich fiel ein Lichtstrahl, der das Glück hatte, durch das Blätterdach hoch oben zu dringen, ohne vom Gewirr des Astwerks und dem verfilzten Verhau der unteren Zweige aufgefangen zu werden, wie ein schmaler, schimmernder Dolch vor ihnen auf den Boden. Aber das geschah selten und bald hörte auch das auf. Im Wald gab es schwarze Eichhörnchen. Als Bilbos scharfe, forschende Augen sich eingewöhnt hatten, konnte er hin und wieder einen Blick auf sie werfen, wenn sie über den Pfad fegten oder hinter den Stämmen davontrippelten. Es gab auch andere sonderbare Geräusche, Grunzen, Schnaufen, Rascheln im Unterholz und in den Blättern, die sich an einigen Stellen zu unglaublich hohen Haufen aufgetürmt hatten. Aber von wem die Geräusche herrührten, das konnte er nicht entdecken. Das Scheußlichste, was ihnen begegnete, waren die Spinngewebe. Dunkle, dichte Spinnweben mit außerordentlich dicken Fäden, oft zwischen den Bäumen, oft auch wirr in den unteren Zweigen auf allen Seiten der Stämme. Aber kein Netz war quer über den Pfad gespannt. Hielt nun ein Zauber ihn frei, oder gab es sonst einen besonderen Grund, sie konnten es nicht erraten. Es dauerte nicht allzu lange, da begannen sie diesen Wald aus ebenso tiefem Herzen zu hassen wie die Stollengänge der Orks, nur schien ihnen der Nachtwald noch unendlicher zu sein. Immer weiter mussten sie ziehen, und schon lange wünschten sie sich heiß und innig ein bisschen Sonne und ein Stückchen blauen Himmel und sehnten sich nach einem Windhauch auf ihrem Gesicht. Unter dem Dach des Waldes aber rührte sich die Luft nicht. Hier gab es nur ewig währende Stille, Finsternis und Moder. Selbst die Zwerge spürten das, obgleich sie doch gewohnt waren, in der Erde zu graben und lange Zeit ohne Licht und Sonne zu leben. Aber der Hobbit, der Höhlen nur dazu benutzte, um eine Wohnung hineinzubauen, der jedoch nie einen einzigen Sonnentag darin verbrachte, merkte, wie es ihm allmählich den Hals zuschnürte. Die Nächte waren am schlimmsten. Es wurde pechfinster. Nicht, was ihr so pechfinster nennt, sondern es war wirklich finster wie Pech. So schwarz, dass man in der Tat rein gar nichts sah. Bilbo hielt die Hand vor seine Nase, aber er konnte sie nicht sehen. Nun, vielleicht ist es doch nicht richtig zu sagen, dass sie rein nichts sahen. Sie sahen Augen. Dicht aneinander gedrückt schliefen sie und wachten reihum. Als die Reihe an Bilbo kam, konnte er rund um sich ein Schimmern in der Schwärze sehen und zuweilen gelbe, rote oder grüne Augenpaare, die ihn aus kurzer Entfernung anstarrten und dann langsam verblassten und verschwanden und allmählich wieder von einer anderen Stelle her zu glühen begannen. Manchmal schimmerten sie auch von den Zweigen dicht über ihm herab, und das war das Entsetzlichste. Aber die Augen, die er am meisten verabscheute, waren bleiche, knollige, schreckliche Augen. Insektenaugen, dachte er, keine Säugetieraugen. Allerdings, sie sind viel zu groß dafür. Obgleich es noch nicht sehr kalt war, versuchten sie, nachts Wachfeuer zu unterhalten, aber das gaben sie bald wieder auf. Es lockte hunderte und aberhunderte Augen an, obgleich die Wesen, welcher Art sie auch immer sein mochten, sehr vorsichtig waren und niemals ihren Körper mit dem kleinen Flackerlicht des Feuers sehen ließen. Schlimmer aber, es zog tausende von dunkelgrauen und schwarzen Nachtfaltern an, von denen einige fast so groß wie eure Hand waren, und die schwirrten und flatterten ihnen um die Ohren. Das hielten sie nicht aus, und die riesenhaften Fledermäuse, die so schwarz waren wie ein Zylinderhut, gaben ihnen den Rest. Sie verzichteten auf Wachfeuer und saßen in der Nacht und dösten in der gewaltigen, unheimlichen Dunkelheit vor sich hin. All dies nahm kein Ende, und dem Hobbit schien es, als seien Jahre und Jahre vergangen. Außerdem war er stets hungrig, denn sie gingen außergewöhnlich vorsichtig mit ihren Vorräten um. Wie die Tage so einander folgten und der Wald doch immer derselbe blieb, fingen sie an, ängstlich zu werden. Die Lebensmittel würden nicht ewig reichen. Längst waren sie knapp geworden. Sie versuchten, Eichhörnchen zu schießen und vergeudeten viele Pfeile, bevor sie eins zur Strecke brachten. Aber als sie es brieten, schmeckte es scheußlich und sie schossen nie wieder auf Eichhörnchen. Durstig waren sie auch, denn sie besaßen nicht viel Wasser und während der ganzen Zeit hatten sie weder eine Quelle noch einen Bach gesehen. So stand es mit ihnen, als sie eines Tages ihren Pfad von einem fließenden Gewässer versperrt fanden. Es floss schnell und mächtig dahin, obgleich es an ihrem Pfad gar nicht so breit war. Es war schwarz oder sah in der Dämmerung jedenfalls schwarz aus. Gut nur, dass Beorn sie gewarnt hatte, sonst hätten sie von diesem Fluss getrunken, gleichgültig wie auch immer seine Farbe war. Und ihre leer gewordenen Wasserschläuche hätten sie ebenfalls am Ufer gefüllt. Aber jetzt waren sie einzig darauf bedacht, den Fluss zu kreuzen, ohne einen Tropfen von diesem Wasser auf die Haut zu bekommen. Es hatte hier einmal eine Holzbrücke gegeben, aber sie war verfault und verfallen und nur die zerbrochenen Uferpfosten waren stehen geblieben. Bilbo, der am Ufer kniete und hinüberstarrte, schrie: »Dort ist ein Boot am anderen Ufer. Warum in aller Welt kann es nicht auf unserer Seite liegen?« »Wie weit ist es weg?« fragte Thorin, denn mittlerweile hatten sie gemerkt, dass Bilbo von allen die schärfsten Augen besaß. »Nicht allzu weit. Ich möchte annehmen, nicht mehr als 12 Ellen.« 12 Ellen! Ich dachte, es wären mindestens 30, aber meine Augen sind nicht mehr so gut wie noch vor 100 Jahren. Trotzdem, 12 Ellen sind ebenso gut und so schlecht wie eine ganze Meile. Wir können keine 12 Ellen springen und wir dürfen es auch nicht wagen, zu warten oder zu schwimmen. Kann einer von euch ein Tau werfen? Wozu soll das gut sein? Das Boot ist gewiss festgebunden. Selbst wenn wir einen Haken hineinwerfen könnten, was ich noch bezweifle... »Ich glaube aber nicht, dass es angebunden ist«, sagte Bilbo, »obgleich ich bei diesem Licht natürlich nicht sicher sein kann. Mir scheint, es ist bloß ein Stück aufs Ufer gezogen worden, und das ist dort, wo der Pfad ins Wasser führt, nicht sehr hoch.« »Dori ist der Stärkste, aber Fili der Jüngste, und außerdem sieht er am besten«, entschied Thorin. »Komm her, Fili, und schaut, ob ihr das Boot sehen könnt, von dem Mr. Beutlin spricht.« Fili meinte, er sähe es. Und nachdem er eine lange Weile hinübergestarrt hatte, um die Richtung festzustellen, brachten ihm die anderen eine Leine. Sie hatten mehrere Leinen mitgenommen und am Ende der längsten befestigten sie einen der großen Eisenhaken, die sie sonst dazu benutzten, um das Gepäck an ihre Schultergurte zu hängen. Fili nahm den Haken in die Hand, wog ihn eine Weile und schleuderte ihn dann über den Fluss. Patsch, er fiel ins Wasser. »Nicht weit genug«, sagte Bilbo, der nach drüben starrte. »Ein paar Ellen mehr und er hätte das Boot getroffen. Versucht es noch einmal.« »Der Zauber, glaube ich, ist nicht so stark, dass ein bisschen nasses Tau euch gefährlich werden kann.« Als er es zurückgezogen hatte, nahm Fili zwar den Haken wieder auf, aber misstrauisch blieb er doch. Diesmal warf er mit größerer Kraft. »Ruhig, ruhig«, sagte Bilbo. »Ihr habt den Haken mitten in den Wald drüben geworfen. Zieht ihn vorsichtig zurück.« Fili holte langsam die Leine ein und nach einer Weile sagte Bilbo: »Sorgfältig jetzt. Sie liegt auf dem Boot. Haltet bloß den Daumen, dass der Haken fasst.« Er fasste. Die Leine wurde straff und Fili zog vergeblich. Kili kam ihm zu Hilfe und dann Oin und Gloin. Sie zerrten und ruckten und plötzlich fielen sie alle auf den Rücken. Bilbo, der noch immer Ausschau erhielt, ergriff die Leine und lenkte mit einem Stock das kleine Boot, das über den Fluss geschossen kam. »Hilfe!« schrie er, und Balin kam gerade recht, um das Boot zu ergreifen, ehe es von der Strömung erfasst wurde. »Es war also doch angebunden«, sagte Balin, betrachtete die abgerissene Fangleine, die noch herabhing. »Das war ein guter Ruck, meine Lieben, und ein Glück, dass unsere Leine stärker war.« »Wer setzt zuerst über?« fragte Bilbo. »Ich«, antwortete Thorin. »Und ihr geht mit, und Fili und Oin und Gloin und Dori als nächste, der nächste Ori und Nori, Bifo und Bombur als letzte Dwalin und Bombur.« »Ich bin immer der Letzte, das passt mir gar nicht«, brummte Bombur. »Lasst diesmal einen anderen an den Schluss. Wenn ihr nicht so fett wäret, da ihr es aber seid, müsst ihr bei der leichtesten und letzten Bootslast sein. Fangt nicht an, gegen Befehle zu murren, oder es wird euch noch etwas Übles zustoßen.« »Ruder gibt es nicht. Wie wollt ihr das Boot ans andere Ufer zurückbringen?« fragte der Hobbit. »Gebt mir ein anderes Stück Leine und einen anderen Haken«, sagte Fili, und als alles bereit war, warf er ihnen die Finsternis nach vorn, so hoch wie er nur konnte. Da Haken und Leine nicht herunterfielen, mussten sie wohl in den Zweigen festhängen. »Steigt ein«, sagte Fili, »und einer holt das Boot an der Leine hinüber, die drüben in den Zweigen sitzt. Ein anderer muss den Haken nehmen, den wir zuerst benutzten, und wenn wir sicher auf der anderen Seite sind, haken wir das Boot damit ein und ihr könnt es zurückziehen.« Auf diese Weise gelangten sie bald alle sicher ans andere Ufer des verzauberten Flusses. Dvalin war gerade mit der Taurolle am Arm aus dem Boot geklettert und Bombur, der noch immer murrte, machte sich bereit, ihm zu folgen, als etwas Böses sich ereignete. Vor ihnen auf dem Pfad war das Geräusch flüchtender Hufe zu hören und aus dem Dämmer tauchten plötzlich die Umrisse eines fliehenden Hirsches auf. Er raste mitten in die Zwerge und warf sie wie ein Kegelspiel um. Dann setzte er zu einem Sprung an. Hoch, mit einem mächtigen Satz, sprang er über das Wasser hinweg. Aber das andere Ufer rettete ihn nicht. Thorin war der Einzige, der sich auf den Füßen gehalten und noch seinen Verstand beisammen hatte. Sogleich nach der Landung hatte er für den Fall, dass ein verborgener Hüter des Bootes erschiene, den Bogen gespannt und einen Pfeil aufgelegt. Und jetzt sandte er einen schnellen und sicheren Schuss hinter dem springenden Tier her. Als der Hirsch das jenseitige Ufer erreichte, stolperte er. Die Schatten verschlangen ihn, aber sie hörten den Hufschlag stocken und es wurde still. Noch ehe sie zu Ehren dieses Schusses in lautes Lob ausbrechen konnte, vernichtete ein schreckliches Klagegeschrei mit einem Schlage alle Gedanken an Hirschbraten. »Bombur ist hingefallen! Bombur ertrinkt!« schrie Bilbo. Es war nur zu wahr. Bombur hatte kaum einen Fuß an Land, als der Hirsch auf ihn zugerast kam und über ihn hinwegsetzte. Bombur war gestolpert, hatte dabei das Boot vom Ufer weggestoßen und war selbst ins Wasser geplumpst. Seine Hände rutschten an den glitschigen Uferwurzeln ab, während das Boot langsam abzog und verschwand. Sie konnten gerade noch Bomburs Kapuze über dem Wasser sehen, als sie zum Ufer rannten. Schnell warfen sie ihm eine Hakenleine zu, seine Hand ergriff sie und sie zogen ihn an Land. Er war von Kopf bis Fuß durchnässt, natürlich, aber das war nicht das Schlimmste. Als sie ihn aufs Ufer legten, war er schon fest eingeschlafen. Seine Hand umklammerte so zäh die Leine, dass sie den Griff nicht zu lösen vermochten. Und er blieb in tiefstem Schlaf, trotz allem, was sie mit ihm anstellten. Noch immer standen sie um ihn herum, verwünschten ihr Missgeschick und Bombos Ungeschicktheit und klagten über den Verlust des Bootes, der es ihnen unmöglich machte, nach dem Hirsch zu suchen. Da hörten sie ein fernes Hörnerblasen im Wald und Laute, die wie das Kläffen von Hunden klangen. Sie wurden ganz still. Und als sie sich niedersetzten, schien es ihnen, als ginge nördlich des Pfades eine große Jagd durch den Wald. Freilich sehen konnten sie nicht das Geringste. So saßen sie für eine lange Weile und wagten nicht, sich zu bewegen. Mit einem Lächeln auf seinem wohlgenährten Gesicht schlief Bombur weiter, als wäre er nun glücklich, all die Sorgen los, mit denen sie sich herumschlagen mussten. Aber auf dem Pfad vor ihnen erschienen plötzlich einige weiße Tiere, eine Hindin und zwei Hirschkälbchen. Sie waren ebenso schneeweiß, wie der Hirsch schwarz gewesen war. Vor den tiefen Schatten leuchteten sie hell auf. Noch ehe Thorin den Mund aufmachen konnte, waren drei von den Zwergen aufgesprungen und hatten mehrere Pfeile verschossen. Keiner schien getroffen zu haben. Die Tiere wandten sich um und verschwanden ebenso leise zwischen den Bäumen, wie sie aufgetaucht waren. Vergeblich schossen die Zwerge hinter ihnen her. »Halt, halt!« schrie Thorin, aber es war zu spät. Die aufgeregten Zwerge hatten ihre letzten Pfeile vergeudet und die Bogen, die ihnen Beorn ihnen mitgegeben hatte, waren jetzt nutzlos. Eine trübsinnige Gesellschaft waren sie in dieser Nacht und ihre Stimmung wurde in den folgenden Tagen nur noch schlechter. Sie hatten den verzauberten Fluss durchquert, aber hier sah der Weg genauso verloren aus wie auf der anderen Seite und der Wald schien unverändert. Wären sie jedoch vertrauter mit diesem Wald gewesen und hätten die Bedeutung der Jagd und der weißen Tiere, die vor ihnen auf dem Weg aufgetaucht waren, richtig eingeschätzt, so hätten sie gewusst, dass sie jetzt auf den Ostrand zugingen. Bald würden sie, wenn sie Mut und Hoffnung behielten, zu dünnstämmigeren Bäumen und sonnenbeschienenen Stellen kommen. Aber sie wussten es nicht. Und überdies schleppten sie sich mit dem schweren Bombur ab, so gut es ging, und zu viert der Reihe nach, während die anderen das Gepäck aufteilten. Wenn dies in den letzten Tagen nicht so leicht geworden wäre, hätten sie es nie geschafft. Doch ein schlummernder, lächelnder Bombur war ein schlechter Ersatz für ein Gepäck voll guter Lebensmittel, und auch wenn es noch so schwer sein mochte. In wenigen Tagen kam dann auch die Zeit, wo es praktisch nichts mehr zu essen gab und nichts mehr zu trinken. Im Wald sahen sie ebenfalls nichts Genießbares, nur Pilze und sonderbare Kräuter mit fahlen Blättern und von unerfreulichem Geruch. Etwa 4 Tagesmärsche nach dem verzauberten Fluss kamen sie an eine Stelle, die meist von Buchen bestanden war. Anfangs waren sie geneigt, erleichtert den Wechsel zu begrüßen, denn hier gab es kein Unterholz und die Schatten waren nicht so tief. Es herrschte ein grünliches Licht an beiden Seiten des Pfades, aber das Licht zeigte ihnen nur endlose Reihen von geraden, grauen Stämmen, wie Säulen einer riesigen Halle im Zwielicht. Man spürte einen Lufthauch und das Sausen des Windes, aber es klang schwermütig. Raschelnd segelten ein paar Blätter herab und erinnerten sie daran, dass es draußen Herbst werden wollte. Ihre Füße stöberten durch die Blätter zahlloser anderer Herbstzeiten, Blätter, die von den tiefen roten Teppichen des Waldes über den Rand des Pfades trieben. Bombur schlief immer noch und sie waren völlig ausgepumpt. Zuweilen hörten sie ein beunruhigendes Gelächter, zuweilen auch Singen in der Ferne. Das Lachen war kein Ork-Gelächter, sondern es rührte von hellen Stimmen her, und das Singen war sehr schön. Doch es klang unheimlich und fremdartig, und es war ihnen nicht wohl dabei. Sie beeilten sich, so rasch es ihre schwachen Kräfte erlaubten, diese Gegend hinter sich zu lassen. 2 Tage später merkten sie, dass der Pfad sich zu neigen begann. Nicht lange, und sie fanden sich in einem Tal, das fast ganz von einem mächtigen Schlag Eichen ausgefüllt war. »Ist dieser verfluchte Wald immer noch nicht zu Ende?«, fragte Thorin. »Da muss einmal jemand auf einen Baum klettern und sich umsehen. Am besten, er nimmt den höchsten Baum, der gleich hier am Weg steht.« Natürlich war mit diesem jemand Bilbo gemeint. Sie wählten ihn, denn wenn der Späher überhaupt Erfolg haben sollte, so musste er den Kopf über die höchsten Kronen erheben können und leicht genug sein, damit die obersten und dünnsten Äste ihn trugen. Der arme Mr. Beutlin hatte sich nie groß im Baumklettern geübt, aber sie hoben ihn in die unteren Äste einer riesenhaften Eiche, die unmittelbar neben dem Pfad wuchs, und dann musste er sich emporarbeiten, so gut er es konnte. Er bahnte sich seinen Weg durch das verfilzte Astgewirr hindurch und bekam manchen Zweig ins Auge. Grün und schwarz schmierte ihn die alte Rinde der größeren Äste ein. Mehr als einmal rutschte er aus und hielt sich gerade noch im letzten Augenblick fest. Aber schließlich, nach einer schrecklichen Anstrengung an einer schwierigen Stelle, wo es auch nicht einen einzigen passenden Ast zu geben schien, gelangte er bis nahe an den Wipfel heran. Während der ganzen Zeit kam es ihm vor, als ob Spinnen in dem Baum hausten, und er machte sich Sorgen, auf welche Weise er wohl wieder herunterklettern sollte, wenn er nicht gerade hinunterfallen wollte. Schließlich steckte er seinen Kopf durch das Blätterdach und da sah er die Spinnen. Aber es waren nur kleine, von gewöhnlicher Größe, und sie jagten hinter den Schmetterlingen her. Bilbos Augen wurden vom Licht nahezu geblendet. Er hörte die Zwerge von tief unten heraufrufen, aber antworten konnte er nicht. Festhalten und blinzeln, das war alles, was er zunächst tun konnte. Die Sonne schien außerordentlich hell und es dauerte lange, bis er sich daran gewöhnt hatte. Aber danach sah er sich um und einen Ozean aus düsterem Grün, den da und dort eine Brise kräuselte, und überall segelten Hunderte von Schmetterlingen. Ich nehme an, es war eine Art Purpur-Schillerfalter, ein Schmetterling, der die Wipfel der Eichenwälder liebt, aber diese waren keineswegs purpurn, sondern tief samtschwarz, ohne irgendeine Zeichnung. Bilbo betrachtete lange die Nachtschillerfalter und genoss den Wind in seinen Haaren und im Gesicht. Aber schließlich erinnerte ihn das Geschrei der Zwerge, die vor Ungeduld unten aufstampften, an seine eigentliche Aufgabe. Es stand nicht gut. So sehr er sich anstrengte, er konnte kein Ende absehen. Bäume und Blätter in jeder Richtung. Sein Herz, das beim Anblick der Sonne und beim Gruß des Windes fröhlich geworden war, sank ihm in die Hosen. Da gab es nichts, mit dem er die da unten hätte aufmuntern können. In Wirklichkeit aber, wie ich schon sagte, waren sie nicht mehr weit vom Rand des Waldes entfernt. Und wenn Bilbo so viel Orientierungssinn gehabt hätte, zu erkennen, dass sein Ausguckbaum, obgleich selbst sehr hoch, doch nur im Grund eines breiten Tales stand, so hätte er gewusst, dass von seinem Wipfel aus ringsum die Bäume wie an den Rändern einer großen Schüssel sich auftürmten und dass man von hier aus nicht ermessen konnte, wie groß der Wald wirklich war. Aber diesen Sinn hatte Bilbo nicht und er kletterte voll Verzweiflung hinab. Er erreichte den Boden zerkratzt, erhitzt und elend und konnte im Dämmerlicht unten zunächst nichts unterscheiden. Sein Bericht machte die anderen genauso trübselig und elend, wie er selbst war. Der Wald geht nach allen Richtungen hin endlos weiter. Was sollen wir bloß tun? Und wozu ist es nütze, einen Hobbit auszuschicken, schrien sie, als ob es seine Schuld wäre. Sie kümmerten sich keinen Pfifferling um die Schmetterlinge und wurden nur noch zorniger, als er von der wunderschönen Brise dort oben erzählte, die sie nicht spüren konnten, weil sie viel zu schwerfällig waren, um hinaufzuklettern. An diesem Abend aßen sie ihre letzten Krümel und das Erste, was sie am nächsten Morgen spürten, war nagender Hunger. Und das Nächste war, dass es regnete und dass hier und dort ein Tropfen schwer auf den Waldboden schlug. Dies wiederum erinnerte sie daran, dass sie vor Durst geradezu ausgebrannt waren und nichts daran ändern konnten. Man kann einen schrecklichen Durst nicht dadurch löschen, dass man unter Rieseneichen steht und auf den Glückszufall eines Regentropfens wartet, der einem auf die Zunge fällt. Das einzig bisschen Trost kam ganz unerwartet von Bombur. Er erwachte plötzlich, setzte sich auf und kratzte sich den Kopf. Er konnte nicht herausfinden, wo er war, noch warum er solchen Hunger hatte. Er hatte alles vergessen, was seit jenem Maimorgen vor langer Zeit geschehen war, als sie ihre Reise begonnen hatten. Das Letzte, an das er sich erinnerte, war die Gesellschaft im Haus des Hobbits. Sie hatten große Schwierigkeiten, ihm die ganze Reisegeschichte mit all den unglaublichen Abenteuern begreiflich zu machen. Als er hörte, dass es nichts zu essen gab, setzte er sich hin und weinte, denn er fühlte sich schwach und wackelig in den Knien. »Warum bin ich überhaupt erwacht?« rief er. »Ich hatte solch wunderschöne Träume. Mir träumte, ich ging in einen Wald, der ganz ähnlich aussah wie dieser, spazieren. Nur war er durch Fackeln an den Bäumen erleuchtet, von Lampen, die von den Ästen herabhingen, und von Feuern, die auf dem Boden brannten. Ein großes Fest wurde da gefeiert und nahm überhaupt kein Ende. Ein Waldlandkönig saß dort mit einer Blattkrone und es wurde fröhlich gesungen und ich könnte die Herrlichkeiten weder zählen noch beschreiben, die es da zu essen und zu trinken gab.« »Ihr braucht es gar nicht erst zu versuchen«, sagte Thorin. »Wirklich, wenn ihr nichts anderes erzählen könnt, dann seid besser still. Wir hatten sowieso schon genug Scherereien mit euch. Wärt ihr jetzt nicht aufgewacht, so hätten wir euch mit euren idiotischen Träumen im Wald liegen gelassen. Es machte kein Vergnügen, euch nach Wochen der spärlichsten Ernährung spazieren zu tragen.« Es blieb nichts anderes übrig, die Gürtel mussten fester um die leeren Mägen geschnallt werden, die leeren Säcke und das Gepäck wurden geschultert und dann stolperten sie weiter den Pfad entlang. Sie hatten wenig Hoffnung, das Ende zu erreichen, ehe sie sich hinlegen und den Hungertod sterben mussten. So gingen sie noch den ganzen Tag, langsam und mühsam, während Bombur stöhnte, seine Beine würden ihn nicht mehr tragen und er wünschte bloß, sich hinzulegen und schlafen zu können. »Nein, das kommt nicht in Frage«, sagten sie. »Lasst eure Beine auch ihr Päckchen schleppen, wir haben euch lange genug getragen.« Wie dem auch sei, plötzlich weigerte er sich, auch nur einen Schritt weiter zu gehen und warf sich auf den Boden. »Geht weiter, wenn ihr Lust habt«, sagte er. »Ich für meinen Teil ziehe es vor, hier zu liegen, zu schlafen und vom Essen zu träumen, wenn ich es anders nicht haben kann. Ich hoffe bloß, dass ich nie wieder aufwache.« Gerade in diesem Augenblick rief Balin, der ein bisschen voraus war, »Was war denn das? Mir kam es vor, als schimmerte da ein Licht aus dem Wald.« Sie strengten ihre Augen an und es schien ihnen, als ob sie ein gutes Stück entfernt etwas Rotes in der Dunkelheit schimmern sahen. Und dann blinkten immer mehr Lichter daneben auf, selbst Bombur erhob sich und sie rannten darauf zu, ohne sich darum zu kümmern, ob dort am Ende Trolle oder Orks auf sie warteten. Die Lichter waren gerade vor ihnen links vom Weg und als sie auf deren Höhe gekommen waren, sahen sie deutlich Fackeln und Feuer unter den Bäumen brennen, jedoch ein gutes Stück weit weg von ihrem Pfad. Das sieht ja aus, als ob meine Träume Wahrheit würden, sagte Bombo, der schnaufend herankam. Er wollte geradewegs in den Wald hinein und auf die Lichter zugehen. Aber die anderen erinnerten sich nur allzu gut an die Warnung Gandalfs und Beorns. Ein Fest würde nichts Gutes bedeuten, wenn wir lebendig nicht wieder zurückkommen könnten, sagte Thorin. Aber ohne Fest werden wir auch nicht am Leben bleiben, antwortete Bombur. Und Bilbo stimmte ihm herzlich bei. So stritten sie eine lange Weile vorwärts und rückwärts, bis sie schließlich übereinkamen, ein paar Späher loszuschicken, die sich an die Lichter heranmachen und mehr darüber herausfinden sollten. Aber sie kamen nicht überein, wer geschickt werden sollte. Keiner war gerade scharf darauf, verloren zu gehen und seine Freunde nie wiederzufinden. Am Ende hatte trotz aller Warnungen der Hunger das letzte Wort, denn Bombo fuhr fort, all die guten Sachen zu beschreiben, die dort seinem Traum zufolge auf dem Waldfest verspeist wurden. So verließen alle den Pfad und stürzten sich gemeinsam in den Wald. Nachdem sie ein ganzes Stück gekrochen und geschlichen waren, schielten sie um die Baumstämme herum und gewahrten eine Lichtung, wo einige gefällte Bäume lagen und der Grund geebnet war. Viel Volk gab es dort, das nach Elben ausschaute. Alles war grün und braun gekleidet und man saß im Kreis auf zurechtgesägten Klötzen. Ein Feuer brannte in der Mitte, Fackeln waren rings an den Bäumen befestigt, aber der schönste Anblick war doch, dass alles aß und trank und lustig lachte. Der Duft des gerösteten Fleisches war so wunderbar, dass keiner die Meinung der anderen abwartete. Alle standen gleichzeitig auf und stolperten auf den Kreis zu, mit dem einzigen Gedanken, etwas Essbares zu erbetteln. Doch kaum hatte der Erste die Lichtung betreten, als mit einem Schlag, wie durch Zauberei, die Lichter verlöschten. Jemand trat hastig das Feuer aus und es schoss wie Raketen in glühenden Funken auf und verzischte. Vollständige Dunkelheit umgab sie. Keiner konnte den anderen finden, jedenfalls dauerte es geraume Zeit. Wie irre tappten sie in der Finsternis umher, fielen über Stämme, stießen mit Getöse gegen Bäume, schrien und machten ein Spektakel, das auf Meilen alles im Wald wach geworden sein musste. Am Ende hatten sie es aber wieder geschafft. Sie fanden wieder zu einem Haufen zusammen und zählten sich mühsam, indem sie einander abtasteten. Inzwischen hatten sie natürlich ganz und gar vergessen, in welcher Richtung ihr Pfad lag. Und so waren sie hoffnungslos verloren, zumindest bis zum Morgen. Es blieb nichts anderes übrig, sie mussten sich, wo sie gerade waren, für die Nacht einrichten. Sie wagten es nicht einmal auf dem Boden nach Krümeln zu suchen, aus Furcht, wieder einander zu verlieren. Aber sie hatten sich noch nicht lange hingelegt, Bilbo wurde gerade erst schläfrig, als Dori, der die erste Wache hatte, aufgeregt flüsterte, »Die Lichter kommen wieder heraus, da, mehr als vorhin.« Da sprangen sie alle zugleich auf die Füße. Ja, ganz sicher, nicht weit weg waren Massen funkelnder Lichter zu sehen. Sie hörten ganz klar Stimmen und Lachen. Langsam krochen sie einer hinter dem anderen darauf zu. Jeder hielt sich am Rockschoß des Vordermannes fest. Als sie näher kamen, sprach Thorin, »Diesmal kein darauf losstürzen, keiner darf aus dem Versteck, ehe ich es sage. Ich werde Mr. Beutlin allein vorschicken, damit er mit ihnen reden kann. Vor ihm werden sie sich nicht fürchten.« »Aber ich mich vielleicht vor ihnen«, dachte Bilbo. »Jedenfalls hoffe ich, dass sie ihm nichts antun.« Als sie an den Rand des Lichtkreises kamen, stießen sie hinterrücks den armen Bilbo nach vorn. Noch ehe er Zeit fand, seinen Ring anzuziehen, stolperte er mitten in den Schein der Feuer und Fackeln. Das war schlecht. Die Lichter verlöschten wie beim ersten Mal und völlige Finsternis stürzte herab. Wenn sie vor dem unter Schwierigkeit einander wiederfinden konnten, so war es diesmal viel schlimmer. Und den Hobbit konnten sie überhaupt nicht finden. Jedes Mal, wenn sie abzählten, kamen sie bloß auf 13. Sie schrien und riefen, »Bilbo, Beutlin, Hobbit, zum Henker mit ihm! Hey, Hobbit, verflucht, wo steckt ihr bloß?« Aber es kam keine Antwort. Sie wollten gerade alle Hoffnung aufgeben, als Dori aus purem Glück über Bilbo stolperte. In der Dunkelheit schlug er längelang hin über etwas, das er für einen Baumstamm hielt. Aber dann fand er, dass es der Hobbit war, zusammengerollt wie ein Kater und in tiefem Schlaf. Es war nicht einfach, ihn wach zu bekommen, und als er wach war, war er gar nicht entzückt davon. »Ich hatte solch einen hübschen Traum«, brummte er, »und darin kam die allerprächtigste Mahlzeit vor. Guter Himmel, es geht ihm wie Bombo, sagten sie. Erzähl uns nichts vom Träumen. Traumessen taugen nichts und für uns fällt sowieso nichts ab dabei. Sie sind das Beste, was ich an diesem grausligen Platz bekommen kann, murmelte Bilbo, als er sich neben den Zwergen niederlegte und seinen Schlaf und seinen Traum wiederzufinden suchte. Aber es waren nicht die letzten Lichter im Wald. Später, als es schon sehr tief in der Nacht, vielleicht schon gegen Morgen sein mochte, kam Kili, der die Wache hatte, weckte alle und flüsterte: Eine richtige Lichterglut ist da vorn, gar nicht weit weg, hunderte von Fackeln und viele Feuer. Als ob sie durch Zauberei angezündet worden wären. Hört bloß das Singen und die Harfen. Nachdem sie eine Weile gelegen und gelauscht hatten, merkten sie, dass sie einfach nicht widerstehen konnten. Sie mussten näher herangehen und versuchen, Hilfe zu erlangen. Sie standen auf und diesmal war das Ergebnis vernichtend. Das Fest, das sie belauschten, war größer und prächtiger als die vorhergehenden. Zu Häupten einer langen Reihe von Festgästen saßen ein Waldlandkönig mit einer Blattkrone im goldenen Haar, genau wie Bombo die Gestalt aus seinem Traum beschrieben hatte. Das Elbenvolk reichte Humpen von Hand zu Hand und über die Feuer hinweg. Einige spielten Harfe und viele sangen. Ihr schimmerndes Haar war in Blumen gewunden, grüne und weiße Edelsteine blitzten hell an ihren Kragen und Gürteln, Gesichter und Lieder strahlten Frohsinn aus. Laut und klar klangen ihre Lieder in die Nacht. Da trat Thorin in ihre Mitte. Plötzlich wurde es totenstill. Alle Lichter verlöschten. Die Feuer gingen in schwarze Rauchschwaden auf, Asche und Ruß wehten den Zwergen in die Augen, und aufs Neue schallte der Wald von ihrem Klagen und Geschrei wieder. Bilbo rannte immerzu im Kreis herum, vielmehr dachte er das, und rief unaufhörlich: Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Fili, Kili, Bombur, Bifur, Bofur, Dwalin, Balin, Thorin, Eichenschild! Während andere, die er weder sehen noch fühlen konnte, genau das Gleiche ringsum ihn taten, mit einem gelegentlichen Bilbo dazwischen. Aber das Geschrei der anderen trieb immer weiter davon, wurde schwächer, und nach einer Weile, so schien es Bilbo, wurden gellende Hilfeschreie daraus. Das geschah jedoch schon aus großer Entfernung. Der Lärm erstarb schließlich ganz. Bilbo blieb allein in der regungslosen Dunkelheit zurück. Es war einer der schlimmsten Augenblicke für Bilbo. Aber nach einer Weile sagte er sich, dass es unsinnig sei, irgendetwas zu unternehmen, ehe der Tag kam und mit ihm ein bisschen Helligkeit, und dass es ganz falsch wäre, jetzt herumzutappen, sich müde zu machen und das obendrein ohne Hoffnung auf ein gutes Frühstück. So setzte er sich mit dem Rücken an einen Baum und nicht zum letzten Mal wanderten seine Gedanken zu der weit entfernten Hobbithöhle mit ihren wunderbaren Speisekammern zurück. Er war tief in Gedanken an Speck und Eier, geröstetes Brot und Butter versunken, als er etwas seine Haut berühren fühlte. Es war wie ein starker, klebrig, zäher Strick, der sich quer über die linke Hand zog, und als er sich bewegen wollte, fand er, dass seine Beine schon von demselben Zeug eingeschnürt waren. So war er noch nicht ganz aufgesprungen und lag schon auf der Nase. In diesem Augenblick kam die Riesenspinne, die, während er vor sich hin duselte, ihn geschäftig eingewoben hatte, von hinten heran und warf sich auf ihn. Bilbo konnte nur ihre Augen sehen, aber fühlte ihre haarigen Beine, die sich damit abrackerten, die entsetzlichen Fäden um ihn herumzuwickeln. Welch ein Glück, dass er noch rechtzeitig zu Verstand gekommen war. Bald hätte er sich überhaupt nicht mehr rühren können. Er musste, wie die Dinge standen, verzweifelt kämpfen, bevor er freikam. Er schlug das Tier zuerst einmal mit den Fäusten ab, denn es versuchte, ihn zu vergiften, damit er stillhielt, wie es die kleinen Spinnen mit Fliegen machen. Aber dann erinnerte Bilbo sich an sein Schwert und er riss es aus der Scheide. Die Spinne sprang zurück und er fand Zeit, seine Beine zu befreien. Danach war die Reihe an ihm anzugreifen. Die Spinne war augenscheinlich nicht mit Wesen vertraut, die solch einen Stachel an der Seite trugen, sonst würde sie rascher zurückgesprungen sein. Bilbo kam ihr zuvor, ehe sie ausweichen konnte, und er traf sie mit seinem Schwert mitten zwischen die Augen. Da wurde sie irre und sprang und tanzte und warf ihre Beine in schrecklichen Zuckungen, bis Bilbo sie mit einem zweiten Streich tötete. Doch dann stürzte Bilbo selbst vornüber und erinnerte sich für eine lange Weile an nichts mehr. Als er wieder zu sich kam, herrschte um ihn das gewöhnliche düstergraue Licht des Waldtages. Die Spinne lag tot neben ihm und seine Schwertklinge war schwarz gefleckt. Aber irgendwie hatte der Tod der Riesenspinne, die er in der Finsternis ganz allein ohne die Hilfe des Zauberers oder der Zwerge besiegt hatte, aus Mr. Beutlin einen anderen Hobbit gemacht. Er spürte, dass er ein anderer geworden war, wilder und kühner, trotz eines leeren Magens. Sein Schwert wischte er am Gras ab und steckte es zurück in die Scheide. »Ich will dir einen Namen geben«, sagte Bilbo zu seinem Schwert. »Du sollst Stachel heißen.« Dann machte er einen Erkundungsstreifzug, der Wald war stumm und grimmig. Bilbo musste zuallererst einmal seine Freunde suchen, die wahrscheinlich nicht weit weg waren, falls sie nicht von den Elben oder von schlimmeren Wesen gefangen worden waren. Bilbo spürte, dass es gefährlich war zu rufen und überlegte eine lange Zeit, in welcher Richtung wohl der Pfad lag und in welcher Richtung er zuerst nach den Zwergen fahnden sollte. »Oh, warum erinnerten wir uns nicht an Beorns und Gandalfs Rat?« klagte er. »Jetzt stecken wir in der Klemme. Ich wünschte bloß, wir wären zusammen, denn es ist furchtbar, ganz allein zu sein.« Am Ende legte er sich, so gut es ging, die Richtung zurecht, aus der in der Nacht die Hilferufe gekommen waren. Und mit gutem Glück, er hatte schon von Geburt an eine ordentliche Portion davon, riet er mehr oder weniger richtig, wie ihr gleich sehen werdet. Nachdem er sich also entschieden hatte, schlich er mit äußerster Vorsicht los, Hobbits verstehen sich besonders in Wäldern auf lautloses Pirschen, wie ich euch schon gesagt habe. Außerdem hatte Bilbo, ehe er aufbrach, den Ring an den Finger gesteckt. Und deshalb konnten die Spinnen ihn weder sehen noch kommen hören. In aller Heimlichkeit hatte er schon ein Stück Weges hinter sich gebracht, als er voraus einen dichten schwarzen Fleck ausmachte, pechschwarz selbst in diesem Wald noch, wie ein Streif Mitternacht, den der Tag nicht aufhellen konnte. Als er näher herankam, sah er, dass die Schwärze von Spinnweben herrührte, eine dicht hinter und über der anderen. Und plötzlich sah er auch die riesigen, schrecklichen Spinnen dort in den Zweigen über ihm hocken. Ring hin und Ring her, er zitterte vor Angst, dass sie ihn entdecken könnten. Hinter einem Baum stehend beobachtete er eine Zeit lang eine Gruppe von Spinnen und in der lautlosen Stille des Waldes entdeckte er, dass diese widerwärtigen Geschöpfe miteinander sprachen. Ihre Stimmen klangen wie ein Knirschen und Zischen, aber Bilbo konnte vieles, was sie sagten, aufschnappen. Sie sprachen über die Zwerge. »Das war ein scharfer Kampf, aber war die Sache wert«, sagte eine. »Sie haben ohne Frage ein ekelhaft dickes Fell, aber ich wette, es ist innen ein guter Saft drin.« »Klar, die schmecken gut, wenn sie ein bisschen abgehangen sind«, bemerkte eine andere. »Lasst sie nicht so lange hängen«, fügte eine dritte hinzu. »Sie sind nicht so fett, wie sie sein sollten. Ich glaube, sie haben in letzter Zeit nicht genug zu fressen bekommen.« »Tötet sie, sage ich euch«, zischte eine vierte, »tötet sie gleich und hängt sie danach noch eine Weile auf.« »Die sind jetzt garantiert tot«, fing die erste wieder an. »Das sind sie nicht. Ich sah den einen eben noch strampeln. Sie kommen gerade zu sich. Würde ich sagen, nach einem wunderbaren Schlaf. Ich werde es euch zeigen.« Damit rannte die fette Spinne ein Tau entlang, bis sie zu einem Dutzend Bündeln gelangte. Sie hingen in einer Reihe von einem hohen Ast herab. Bilbo war entsetzt, als er sie so zum ersten Mal im Dämmerschatten baumeln sah. Aus manchen Bündeln ragte ein Zwergenfuß heraus oder hier und da kam eine Nasenspitze, ein Entchenbart oder der Zipfel einer Kapuze zum Vorschein. Die Spinne rannte zum dicksten Paket. »Ich wette, es ist der arme alte Bombo«, dachte Bilbo, und zwickte fest in die herausragende Nase. Ein unterdrückter Schrei drang aus dem Bündel, ein Fuß zuckte und trat der Spinne hart in den Bauch. Es war also noch Leben in Bombur. Der Tritt klang, als ob einer einen schlafenden Fußball getreten hätte. Und die wütende Spinne fiel vom Zweig herab, konnte sich jedoch gerade noch rechtzeitig mit ihrem eigenen Faden fangen. Die anderen lachten. »Du hast vollkommen recht«, riefen sie. »Das Fleisch lebt noch und keilt aus.« »Dem werde ich gleich ein Ende machen«, zischte die Spinne und kletterte auf den Ast zurück. Bilbo erkannte, dass jetzt der Augenblick gekommen war, da er etwas unternehmen musste. Er konnte nicht zu den Bestien hinaufgelangen und zum Schießen hatte er auch nichts bei sich. Aber als er sich umschaute, sah er zahlreiche Steine in einer Mulde liegen, die nach einem ausgetrockneten kleinen Wasserlauf aussah. Bilbo war ein ausgezeichneter Kieselsteinschütze und es dauerte nicht lange, da hatte er einen hübschen, glatten, eirunden Kiesel gefunden, der angenehm in der Hand lag. Als Junge war er ganz eingefuchst auf das Steinewerfen, sodass Kaninchen und Eichhörnchen, ja Vögel sogar, schnell wie ein Blitz ihm aus dem Weg wischten, wenn er sich bloß bückte. Und selbst als Erwachsener hatte er einen guten Teil seiner Zeit mit Scheibenwerfen, Wurfbolzen, Herzenschießen, Kegelschieben und anderen ruhigen Spielen zugebracht, bei denen es ums Zielen und ums Werfen ging. Wirklich, er konnte allerhand mehr als Rauchringe blasen, Rätsel raten und kochen. Allerhand, das aufzuzählen, ich bisher einfach noch nicht die Zeit gefunden habe. Und auch, jetzt bleibt keine Zeit dazu. Und auch jetzt bleibt keine Zeit dazu. Während er Steine auflas, hatte die Spinne Bombo erreicht, dem das letzte Stündlein geschlagen hatte. Im selben Augenblick aber warf Bilbo. Der Stein schlug der Spinne platt auf den Kopf und sie fiel bewusstlos vom Baum, patschte auf die Erde und all ihre Beine waren ineinander verwickelt. Der nächste Stein pfiff durch ein dickes Netz, zerriss die Fäden und traf die Spinne, die in der Mitte saß. Ein Schlag und sie war tot. Aber dann gab es Aufruhr in der Spinnenkolonie, das kann ich euch erzählen, und die Zwerge wurden darüber fast vergessen. Den Hobbit konnten die Spinnen zwar nicht sehen, aber sie erfassten sehr gut die Richtung, aus der die Steine kamen. Blitzschnell rannten und schwangen sie sich auf Bilbo zu, wobei sie ihre Fäden nach allen Seiten auswarfen, bis die Luft von fliegenden Schlingen erfüllt schien. Bilbo jedoch entschlüpfte zu einem anderen Platz. Es kam ihm der Gedanke, dass er die wütenden Spinnen weiter weg von den Zwergen locken sollte, soweit er konnte. Er musste sie neugierig, rasend und verrückt machen. Als etwa 50 an der Stelle angekommen waren, wo er eben noch gestanden hatte, warf er ein paar weitere Steine nach ihnen und auch auf andere, die im Hintergrund geblieben waren. Dann tanzte er um die Bäume und fing an, ein Lied zu singen, das sie aufbringen und ihm alle auf den Hals laden sollte. Und auch die Zwerge sollten seine Stimme hören. Und so sang Bilbo. Alte, fette Spinne, spinn dich ein im Baum. Alte, fette Spinne, siehst mich nicht im Traum. Atterkopp, Atterkopp, hast du keinen Faden, fällst du aus dem Baum. Alte, faule Tratsche, schiel nicht um den Ast. Alte, faule Tratsche, hättest du mich gefasst. Atterkopp, Atterkopp, willst du mich erwischen, fällst ja schon vom Ast. Das war vielleicht nicht besonders schön, aber schließlich müsst ihr bedenken, dass er ganz alleine dichtete und noch dazu in einem sehr unangenehmen Augenblick. Indessen, er erreichte, was er wollte. Er sang und stampfte und warf noch ein paar weitere Steine. Da waren praktisch fast alle Spinnen hinter ihm her. Einige ließen sich gleich auf den Boden fallen, andere rasten die Äste entlang, schwangen sich von Baum zu Baum oder warfen neue Fangleine in die dunklen Zwischenräume. Viel schneller als Bilbo erwartet hatte, kamen sie auf seinen Radau heran. Sie waren schrecklich wütend. Ganz abgesehen von den Steinen hatte keine Spinne es gern, wenn sie Atterkopp genannt wurde. Und faule Tratsche ist natürlich eine Beleidigung, die sich niemand gefallen lässt. Bilbo hastete zu einem anderen Platz. Aber mehrere Spinnen waren zu allen erdenklichen Stellen der Lichtung gerannt, in der sie hausten und spannten eifrig kreuz und quer Sperren zwischen die Baumstämme. Sehr bald würde der Hobbit in ein undurchdringliches Netz geraten. Das war jedenfalls die Absicht. Bilbo stand in der Mitte der umherjagenden und spinnenden Riesenachtfüßler. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen und sang ein neues Lied. Die ganze lahme Lümmelei wirft Netze aus, mich zu fangen. Einen besseren Braten findet ihr nicht, doch müsst ihr mich erst erlangen. Reißt doch die blöden Augen auf, ihr fetten und faulen Gesellen. Doch wer einen fixen Kerl fangen will, muss es geschickter anstellen. Und damit wandte er sich um und fand, dass der letzte Durchlass zwischen zwei hohen Stämmen von einem Netz verschlossen war. Aber glücklicherweise nicht von einem richtigen Netz, sondern bloß von einigen mächtigen Strängen doppelten Spinnengarns, das übereilt vorwärts und rückwärts von Stamm zu Stamm geschlungen war. Da riss er sein Schwert heraus. Er schlug die drei Stricke in zwei und rannte singend davon. Die Spinnen sahen das Schwert, obgleich ich vermute, dass sie nicht wussten, was es war. Und dann kam die ganze Gesellschaft auf den Boden und den Ästen hinter dem Hobbit hergerast, haarige, zuckende Beine, Beißscheren und schnappende Spinnenmäuler, Augen, die vor schäumender Wut brannten. Sie folgten ihm in den Wald, so tief Bilbo es eben wagte. Dann stahl er sich stiller als eine Maus zurück. Sein bisschen Zeit war kostbar, das wusste er. Wenn den Spinnen die Jagd verleidet war, würden sie zu ihren Bäumen, in denen die Zwerge hingen, zurückkehren. In dieser kurzen Spanne musste er sie retten. Der schlimmste Teil der Aufgabe war, auf den langen Ast zu kommen, von dem die Bündel herunterbaumelten. Ich glaube nicht, dass er es geschafft hätte, wenn nicht eine Spinne glücklicherweise im Baum ein Seil hätte hängen lassen. Obgleich es Bilbo an der Hand klebte und ins Fleisch riss, kletterte er mit seiner Hilfe hinauf, um einer alten, verschlagenen, feisten Wachspinne in die Finger zu laufen, die bei den Gefangenen zurückgeblieben war. Sie war eifrig dabei, sie zu zwicken, um festzustellen, wer wohl der saftigste wäre. Sie hatte schon vor, das Festmahl zu beginnen, während die anderen noch draußen umherjagten. Aber Mr. Beutlin hatte es eilig, und ehe die Spinne begriff, was geschah, fühlte sie Bilbos Stachel und rollte tot vom Ast. Bilbos nächste Aufgabe war es, einen der Zwerge zu befreien, aber wie sollte er das anstellen? Wenn er den Aufhänger durchschnitt, würde der arme Kerl patsch auf die Erde bumsen und die Erde war ein gutes Stück tiefer. Er schob sich also den Ast entlang, was die bejammernswerten Zwerge wie reifes Obst tanzen und baumeln ließ, und erreichte das erste Bündel. Fili oder Kili, dachte er beim Anblick der blauen Kapuze, die oben ein wenig herausschaute. Sieht mehr nach Fili aus, dachte er, als eine lange Nase aus der Verschnürung ragen sah. Indem er sich tief vorbeugte, glückte es Bilbo, die meisten der starken, klebrigen Stricke, mit denen das Opfer eingespult war, zu zerschneiden. Und dann kam in der Tat mit Treten und Gestrampel Fili zum Vorschein. Ich fürchte, Bilbo musste bei seinem Anblick lachen. Denn Fili, der mit seinen steifen Armen und Beinen ruderte, tanzte mit den Spinnenseilen unter den Achsenhöhlen genau wie eines jener lustigen Spielzeug umher, die man an einer Strippe hopsen lässt. Jedenfalls wurde Fili auf den Ast gezogen und dann tat er sein Bestes, um Bilbo zu helfen, obgleich er sich sehr elend fühlte und krank vom Spinnengift war. Eine halbe Nacht und den ganzen nächsten Tag hatte er fest verschnürt hängen müssen und nur die Nase zum Atmen frei gehabt. Es dauerte sehr lange, bis er das widerliche Klebezeug von Augen und Brauen los war, und was seinen Bart anging, so musste er den größten Teil abschneiden. Unterdessen fingen sie an, zuerst einen, dann einen weiteren Zwerg hochzuziehen und freizusäbeln. Keinem ging es besser als Fili und manchem ging es schlechter. Einige waren kaum in der Lage gewesen, richtig zu atmen. Wie man sieht, sind lange Nasen manchmal doch sehr nützlich. Und andere waren stärker vergiftet worden. Auf diese Weise retteten sie Kili, Bifur, Bofur, Dori und Nori. Der arme alte Bombo war so erschöpft, er war als fettester Brocken immerzu gekniffen und geknufft worden, dass er vom Ast herunterrollte und mit einem Plumps auf die Erde fiel. Glücklicherweise auf dürres Laub. Da lag er also, aber es hingen noch immer 5 Zwerge am Ende des Astes, als die ersten Spinnen zurückkamen und noch viel wütender waren als vordem. Bilbo lief gleich zum Astansatz und schlug alle zurück, die heraufgekrabbelt kamen. Als er Fili rettete, hatte er seinen Ring abgenommen und vergessen, ihn wieder anzustecken. Da zischten und sprudelten sie auch schon los. Jetzt sehen wir dich, du widerliches kleines Geschöpf. Wir fressen dich und lassen bloß noch Haut und Knochen im Baum hängen. Uff! Er hat einen Stachel? Na warte, wir fassen ihn doch, dann wird er einen Tag oder zwei mit dem Kopf nach unten hängen. Während dies geschah, beschäftigten sich die Zwerge mit dem Rest der Gefangenen und zerschnitten die Stricke mit ihren Messern. Bald waren alle frei, obgleich es durchaus nicht klar war, was jetzt geschehen würde. Die Spinnen hatten sie zwar ohne große Mühe in der vergangenen Nacht überwältigt, aber die Zwerge waren nicht darauf gefasst gewesen und es war finster. Diesmal jedoch sah es nach einem entsetzlichen Kampf aus. Plötzlich bemerkte Bilbo, dass einige Spinnen sich um den armen Bombo dort unten geschart hatten, ihn wieder fesselten und dabei waren, ihn wegzuschleppen. Bilbo stieß einen Schrei aus und schlug auf die Spinnen vor ihm ein. Sie machten Platz und er stolperte und stürzte den Baum herunter, mitten in den Haufen unten auf der Erde hinein. Sein kleines Schwert war für sie ein ganz neuartiger Stachel, wie er hin und her zuckte. Er glänzte vor Entzücken, wenn er zustach. Ein halbes Dutzend brachte er so zur Strecke, ehe der Rest sich zurückzog und den armen Bombur dem Hobbit überließ. »Runter, kommt herunter«, rief er den Zwergen auf dem Ast zu. »Bleibt nicht da oben, ihr werdet eingesponnen.« Denn er sah ringsum an den Nachbarbäumen Spinnen emporkriechen und die Äste über den Zwergen entlanglaufen. Da kamen die Zwerge auch schon herab, kletternd, springend, plumpsend, 11 auf einen Haufen, und die meisten waren noch ganz schwindelig und konnten ihre Beine kaum gebrauchen. Da waren sie also, 12 an der Zahl, wenn man Bombur einrechnete, der auf der einen Seite von seinem Vetter Bifur, an der anderen von seinem Bruder Bofur gestützt wurde. Und Bilbo tanzte um sie herum und schwang seinen Stachel. Hunderte von wütenden Spinnen glotzten sie von allen Seiten an. Es sah ziemlich hoffnungslos aus. Dann begann die Schlacht. Einige Zwerge hatten Messer, andere Knüppel und alle konnten sich Steine verschaffen. Bilbo aber hatte seinen Elbendolch. Immer aufs Neue schlugen sie die Spinnen ab und viele Angreifer wurden getötet. Aber lang konnte es so nicht weitergehen. Bilbo war fast gänzlich ausgepumpt. Fest auf den Beinen standen sowieso nur 4 von den Zwergen und bald würden sie alle wie müde Fliegen überwältigt werden. Schon webten die Spinnen ihre Fangnetze rund um sie von Baum zu Baum. Am Ende fiel Bilbo kein anderer Plan ein, als die Zwerge in das Geheimnis des Ringes einzuweihen. Es gefiel ihm gar nicht, aber etwas anderes blieb ihm nicht übrig. »Ich verschwinde jetzt«, sagte er. »Ich ziehe die Spinnen hinter mir her, wenn ich kann, und ihr müsst zusammenbleiben und euch in der entgegengesetzten Richtung davonmachen. Hier links. Das ist etwa die Seite, wo wir zuletzt die Elbenfeuer sahen.« Es war gar nicht einfach, ihnen all das in ihre schwindeligen Köpfe einzutrichtern, während das Geschrei in ihren Ohren dröhnte, die Knüppelschläge prasselten und die Steine surrten. Aber schließlich merkte Bilbo, dass er nicht länger zögern durfte. Die Spinnen zogen ihren Kreis immer enger. Rasch steckte er den Ring an und zum größten Erstaunen der Zwerge verschwand er. Bald hörte man von rechts unter den Bäumen das Lied von den lahmen Lümmeln und das andere vom Atterkopp. Das brachte die Spinnen ganz durcheinander. Sie stellten den Angriff ein und einige rannten der Stimme nach. Atterkopp machte sie so böse, dass sie ihren Verstand verloren. Dann führte Balin, der Bilbos Plan besser als die anderen begriffen hatte, einen Angriff. Die Zwerge drängten sich zu einem Haufen zusammen und mit einem wahren Hagelschauer von Steinen trieben sie die Spinnen nach links und brachen durch den Ring. Hinter ihnen hörte plötzlich das Schreien und Singen auf. Mit der verzweifelten Hoffnung, dass sich Bilbo bloß nicht einfangen ließ, rannten sie weiter. Aber keinesfalls schnell genug. Sie waren krank und todmüde und ihr Laufen war nur noch ein Gehinke und Gehumpel, obgleich die Spinnen dicht hinter ihnen her waren. Dann und wann mussten sie sich stellen und die Viecher abschlagen, die sie eingeholt hatten, und schon waren einige Spinnen in den Bäumen über ihnen und warfen ihre langen Klammerseile herab. Es sah sehr ungemütlich für sie aus, als plötzlich Bilbo auftauchte und sich von der Seite her unerwartet in die überraschten Spinnen stürzte. Lauf zu, rief er, überlasst mir die Säbelei. Und dann fing er an. Er stach vorwärts und rückwärts, durchschnitt die Fäden der Spinnen, hackte nach ihren Beinen und stach nach ihren fetten Bäuchen, wenn sie ihm zu nahe kamen. Die Spinnen schwollen vor Wut, geiferten und schäumten und zischten entsetzliche Flüche über ihn. Aber sie hatten tödliche Angst vor dem zurückgekehrten Stachel und wagten nicht in seine Nähe zu kommen. Sie mochten fluchen, so viel sie wollten, ihre Beute zog langsam, aber stetig davon. Es war schrecklich mühevoll und dauerte, so schien es, viele Stunden. Aber am Ende, gerade als Bilbo spürte, dass er seine Hand auch nicht zu einem einzigen Streich mehr heben konnte, gaben die Spinnen auf, folgten ihnen nicht mehr, sondern zogen enttäuscht in ihren düsteren Waldwinkel zurück. Da merkten die Zwerge, dass sie an den Rand eines jener Ringe gelangt waren, in denen Elbenfeuer gebrannt hatten. Ob es jedoch eines der Feuer war, das sie in der vergangenen Nacht gesehen hatten, das konnten sie nicht sagen. Aber es schien, als ob ein freundlicher Zauber an solchen Plätzen wohnte, den die Spinnen nicht mochten. Jedenfalls war das Licht hier frischer grün, das Laubdach weniger dicht und bedrohlich und sie hatten endlich die Möglichkeit, zu rasten und Atem zu schöpfen. Da lagen sie nun, schnauften und atmeten schwer. Aber bald ging die Fragerei los. Sie wollten die Geschichte mit dem Unsichtbarwerden ganz genau erklärt haben und der gefundene Ring beschäftigte sie so sehr, dass sie für eine Weile ihre eigenen Sorgen vergaßen. Besonders Balin bestand darauf, die Gollum-Geschichte ausführlich nebst sämtlichen Rätseln immer und immer noch einmal zu hören und vor allem das, was den Ring betraf. Aber die Zeit verging, das Licht wurde schwächer und dann wurden ganz andere Fragen gestellt. Wo waren sie nur? Wo war der Pfad? Wo gab es etwas zu essen? Und was sollten sie als nächstes unternehmen? Das fragten sie immer aufs Neue und es schien, als ob sie von dem kleinen Bilbo die Antwort erfahren wollte. Daraus ist zu ersehen, dass sie ihre Meinung über Mr. Beutlin geändert hatten und er in ihrer Achtung sehr gestiegen war. Und anders hatte es Gandalf ja auch nicht vorausgesagt. In der Tat, sie vermuteten, dass er sich bereits einen wundervollen Plan ausgedacht hatte, ihnen zu helfen, und jammerten nicht mehr so viel. Sie wussten sehr wohl, dass sie bald ihren letzten Puster getan hätten, wenn Bilbo nicht gewesen wäre, und sie dankten ihm mehr als einmal dafür. Einige standen sogar auf und verbeugten sich vor ihm bis auf die Erde, obgleich sie bei dieser Anstrengung vornüberfielen und eine ganze Weile überhaupt nicht mehr auf die Beine kommen konnten. Dass sie die Wahrheit über sein Verschwinden erfuhren, minderte ihre Wertschätzung Bilbos in keiner Weise. Sie sahen, dass er sowohl Verstand als auch Glück hatte und obendrein einen Zauberring, was allen zusammen sehr nützlich war. Sie lobten ihn in der Tat so sehr, dass Bilbo schon glaubte, irgendwie müsse doch wirklich etwas von einem kühnen Abenteurer an ihm sein. Er würde sich jedoch noch unvergleichlich kühner vorgekommen sein, wenn es jetzt etwas zu essen gegeben hätte. Aber es gab nichts. Rein gar nichts. Und keiner war überhaupt noch in der Lage, herumzustöbern oder gar nach dem verlorenen Pfad zu fahnden. Der verlorene Pfad. Kein anderer Gedanke wollte mir in Bilbos müden Kopf kommen. Er saß und starrte die endlosen Baumreihen vor sich an und nach einer Weile wurden sie alle wieder still. Alle, ausgenommen Balin. Lange nachdem die anderen aufgehört hatten zu reden und nachdem ihnen die Augen zugefallen waren, murmelte er noch immer und lachte in sich hinein. »Gollum, jetzt geht mir ein Licht auf. Er ist an mir vorbeigeschlichen. Nun ist es mir klar. Lautlos dahergekrochen, nicht wahr, Mr. Beutlin? Knöpfe überall auf der Torschwelle. Guter alter Bilbo, Bilbo, Bo, Bo.« Damit schlief er ein und für eine lange Zeit herrschte völliges Schweigen. Ganz plötzlich öffnete Dwalin ein Auge und blickte sie der Reihe nach an. »Wo ist Thorin?« fragte er. Sie erschraken furchtbar. »Natürlich. Da lagen nur 13, 12 Zwerge und ein Hobbit. Wo aber war Thorin?« Sie zerbrachen sich den Kopf. Welch böses Verhängnis ihm widerfahren sein mochte. War es Zauberei oder war er in die Fänge finsterer Ungeheuer geraten? Schauer liefen ihnen über den Rücken, wie sie so verloren im Wald hockten. Und als der Abend in schwarze Nacht überging, fiel einer nach dem anderen in schweren Schlaf voll schauriger Träume. Darin müssen wir sie jetzt liegen lassen. Im Übrigen waren sie viel zu krank und zu müde, um Wachen aufzustellen oder wenigstens der Reihe nach die Augen aufzuhalten. Thorin aber war viel eher als die anderen gefangen worden. Ihr erinnert euch, wie Bilbo an einen Baumstamm gleich in tiefen Schlaf gefallen war, als in den Lichtkreis der Elben eindrang? Als nächster war Thorin gefolgt und als die Lichter verloschen, stürzte er um wie ein verzauberter Stein. Aller Lärm der Zwerge, die sich in der Nacht verirrt hatten, alles Geschrei, als sie von den Spinnen gefangen und gefesselt wurden, ja selbst das Getöse der Schlacht am folgenden Tag war ungehört über ihn hinweggegangen. Dann waren die Waldelben gekommen und hatten ihn gebunden und fortgetragen. Die Feiernden waren natürlich Waldelben gewesen und Waldelben sind alles andere als ein hinterhältiges Volk. Wenn sie einen Fehler haben, so ist es ihr ausgesprochenes Misstrauen gegen Fremde. Und obgleich ihr Zauber sehr stark war, blieben sie doch selbst in jeden Tagen äußerst vorsichtig. Sie unterschieden sich sehr von den Hochelben des Westens. Sie waren gefährlicher als diese und auch nicht so weise. Die meisten von ihnen und auch ihren in den Bergen zerstreut lebenden Verwandten stammten von jenen uralten Stämmen ab, die niemals nach Faerie in den Westen gezogen waren. Dort lebten die Lichtelben, die Unterirdischen oder Gnomen und die Seeelben seit langer, langer Zeit. Sie waren schöner, weiser und geschickter geworden, hatten ihren besonderen Zauber erfunden und ihre Kunstfertigkeit vervollkommnet, so dass sie schöne und wunderbare Dinge herstellen konnten, ehe sie in die weite Welt zurückkehrten. In der weiten Welt hielten sich die Waldelben im Zwielicht auf, das vor dem Aufgang von Sonne und Mond herrschte. Danach wanderten sie in den Wäldern umher, die unter dem Sonnenaufgang heranwuchsen. Waldsäume, von denen sie auf Jagd ziehen oder im Mondlicht und Sternenlicht weit in das offene Land hinaus rennen und reiten konnten, mochten sie besonders gern. Als die Menschen kamen, zogen sie sich immer mehr in die Dämmerung zurück, aber es waren und blieben Elben, und Elben sind gute Wesen. In einer großen Höhle, einige Meilen von dem Ostrand des Nachtwaldes, lebte zur Zeit unserer Geschichte ihr großer König. Von ihren hohen Steintoren floss ein Strom heraus in die Sümpfe, die sich am Fuß der Waldhöhlen ausbreiteten. Diese Höhle, von der unzählige kleinere nach allen Seiten abzweigten, wand sich mit all ihren Durchlässen und Hallen tief unter der Erde dahin. Aber sie war heller und gesünder als jede Orkbehausung und weder so tief noch so gefährlich. Die Untertanen des Königs lebten und jagten ja meistens in den offenen Wäldern. Draußen besaßen sie Hütten auf der Erde und in den Zweigen. Ihre Lieblingsbäume waren Buchen. Die Königshöhle indessen diente als Palast, feste Schatzkammer und in Kriegszeiten dem Volk als Festung. Hier war auch das Verlies für die Gefangenen. Deshalb schleppten sie Thorin dorthin, nicht sehr rücksichtsvoll, denn Zwerge mochten sie nicht leiden, und überdies hielten sie Thorin für einen Feind. In alten Tagen hatten sie sogar Krieg mit einigen Zwergengeschlechtern geführt, die sie bezichtigten, ihren Schatz gestohlen zu haben. Anstandshalber muss aber gesagt werden, dass die Zwerge die Sache anders darstellten. Sie behaupteten nämlich, sie hätten nur genommen, was ihnen zustand. Der Elbenkönig habe mit ihnen ausgehandelt, sie sollten sein Rohgold und sein Silber schmieden und bearbeiten, und hinterher habe er die Bezahlung verweigert. Und in der Tat, wenn der Elbenkönig eine Schwäche hatte, so waren es Schätze, besonders aber Silber und geschnittene weiße Edelsteine. Obgleich sein Hort reich war, war er doch auf immer mehr bedacht, denn noch war sein Schatz nicht so groß wie der Schatz anderer Elbenfürsten aus vergangenen Zeiten. Seine Leute schürften weder Metalle noch Edelsteine, noch bearbeiteten sie es. Sie gaben sich nicht mit Handelsgeschäften ab und bestellten auch nicht den Boden. All das war jedem Zwerg wohl bekannt, obgleich Thorins Familie nichts mit dem alten Streit zu tun hatte, von dem ich eben sprach. Infolgedessen war Thorin rechtschaffend wütend, als sie ihren Bann von ihm nahmen und er zur Besinnung kam. Und er nahm sich vor, dass man kein einziges Wort über Gold und Juwelen von ihm hören sollte. Streng blickte der König Thorin an, als man ihn vor ihn brachte, und stellte viele Fragen. Aber Thorin antwortete bloß, dass er vor Hunger bald umkäme. »Warum habt ihr dreimal mein Volk mitten beim Fest angegriffen?« fragte der König. »Wir haben euer Volk nicht angegriffen«, antwortete Thorin. »Wir kamen als Bettler, weil wir elenden Hunger hatten. Wo sind eure Freunde jetzt und was machen sie? Ich weiß es nicht, aber ich denke, sie sterben vor Hunger im Wald. Was hattet ihr im Wald zu schaffen? Essen und Trinken suchen, denn wir hatten Hunger.« »Aber was führt euch in den Wald hinein?« fragte der König wütend. Da schloss Thorin den Mund und wollte kein Wort mehr sagen. »Wie ihr wollt«, sagte der König, »führt ihn fort und setzt ihn hinter Schloss und Riegel, bis er bereit ist, die Wahrheit zu sprechen, und selbst wenn es 100 Jahre dazu braucht.« Dann fesselten ihn die Elben und sperrten ihn in einen der untersten Kerker, die mit starken Bohlentüren verschlossen waren. Sie gaben ihm viel zu essen und viel zu trinken, allerdings war es nichts sehr Feines. Wie dem auch sei, Waldelben sind keine Orks. Wenn sie Gefangene gemacht haben, benehmen sie selbst ihren schlimmsten Feinden gegenüber noch ziemlich gesittet. Die Riesenspinnen waren die einzigen Lebewesen, denen sie keinen Pardon gaben. So lag der arme Thorin im Verlies des Königs. Und nachdem er dankbar Brot, Fleisch und Wasser zugesprochen hatte, begann er darüber nachzudenken, was aus seinen unglücklichen Freunden geworden sein mochte. Es sollte nicht lange dauern, bis er dahinter kam, aber das gehört zum nächsten Kapitel und ist der Anfang eines anderen Abenteuers, in dem der Hobbit abermals seine Nützlichkeit bewies.